Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute im wahrsten Sinne des Wortes ein Radio, das wir der Fernsehen ist nicht dabei. Wir können uns unterhalten über all die Dinge, die euch interessieren, über die ihr mit mir gerne sprechen wollt. Die Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Die Faxnummer, auch eine kostenfreie Nummer übrigens wie die Telefonnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Ilse. Und Ilse ist 34. Ja. Guten Morgen, Ilse. Hallo, Domian. Du gehst noch näher ans Telefon. Bitte? Du gehst bitte noch näher ans Telefon. Näher geht's nicht mehr. Näher geht's nicht mehr. Na gut. Über was reden wir? Über Kindesmissbrauch. Über Kindesmissbrauch? Ja. Warum rufst du zu dem Thema an? Weil ich finde, dass das immer noch zu wenig bestraft wird. Ja, da stimme ich, mit dir überein und sicher viele auch. Bitte? Ich sage, da stimme ich mit dir überein und sicher viele andere auch. Wieso beschäftigt dich dieses Thema? Ich bin betroffen. Du bist betroffen. Du bist du selbst missbraucht worden? Ja, ich bin selbst missbraucht worden vom 6. bis zum knapp 13. Lebensjahr. Ja. Ich kann sehr schlecht damit umgehen und wenn ich dann so Sendungen höre mit Lappalien von Strafen. Mhm. Ich bin ein Wahnsinn, man zerstört Menschenleben. Mhm. Von wem bist du missbraucht worden? Vom Vater. Vom Vater. Mhm. Und wie ist das dann rausgekommen? Wir sind drei Mädels mitunter. Wir sind alle drei missbraucht worden und meine größere Schwester hat das zur Anzeige gebracht. Mhm. Aber irgendwie interessiert hat das keinen. Wir sind auch sehr schwer misshandelt worden, körperlich schwer misshandelt worden. Wie alt warst du denn, als das zur Anzeige gebracht wurde? Es war knapp 13. Du warst knapp 13, also kurz danach dann. Mhm. Mhm. Was ist dann daraus geworden? Zu was ist der Vater verurteilt worden? 18 Monate. 18 Monate? Knast? Mhm. Mhm. Oder 18 Monate auch noch auf Bewährung? Na, 18 Monate knapp, Knast. Und wie war das dann danach, als er aus dem Knast rauskam? Das Schlimme war ja, er war zuerst in Untersuchungshaft, dann wurde er wieder nach Hause entlassen. Mhm. Meine Zwillingsschwester und ich wurden nicht befragt zu dem Thema, obwohl es offensichtlich war, dass wir auch missbraucht worden sind und körperlich schwer misshandelt worden sind, auch meine Brüder. Ach, zu der Zeit wusste man gar nicht, dass du auch missbraucht worden bist? Nein. Ach so. Man wusste schon. Aber meine Mutter hat das totgeschwiegen. Und zur körperlichen Misshandlung sind wir befragt worden vor Gericht, mussten wir aussagen. Aber ist nie was draus geworden, geschweige denn eine Strafe oder sonst irgendwas. Ist denn deine Mutter mit dem Vater dann zusammengeblieben? Meine Mutter hat sich dann scheiden lassen. Ah ja. Und seid ihr denn bei der Mutter aufgewachsen weiter? Ja, mehr oder weniger. Mhm. Du bist heute 34 Jahre alt. Lebt dein Vater noch? Mein Vater lebt, ja. Hast du mit dem irgendwann nochmal Kontakt gehabt? Nein. Gar nicht mehr? Ja, nachher, ich habe ihn gefragt zu dem Thema. Die Antwort darauf war, meine Mutter wäre sehr krank gewesen und man könnte es ja nicht auf rausschwitzen. Nun sind so viele Jahre vergangen, 20 Jahre vergangen, aber es ist ja wahrscheinlich so wie gestern, ne? So nah. Es ist schlimm, ja. Sehr schlimm. Wäre das für dich eine Genugtuung, wenn die Strafen für diese Verbrechen drastisch angehoben würden? Genugtuung in dem Sinn nicht, nein. Ich bin da mehr oder weniger, ich glaube, mehr sadistisch veranlagt. Man soll die Täter den Opfern ausliefern. Und was sollte dann passieren? Die sollen mit denen machen, was sie wollen. Das ist ja verständlich, Ilse, aus deiner eigenen Biografie. Nur wenn man jetzt mal versucht, relativ objektiv zu denken, rechtsstaatlich zu denken, geht das natürlich nicht. Dafür haben wir nun eine Justiz und haben ein Rechtssystem. Domian, wieso ist es möglich, dass eine 17-jährige Mutter ihr Kind mit der Nagelschere zersticht. Die kriegt 17 Monate auf Bewährung. Mhm. Wieso ist das möglich? Mhm. Also wir sind sicher einer Meinung, Ilse, dass die Strafen verschärft werden sollten bei solchen Verbrechen. Aber wir wollen auch nicht zurückfallen in mittelalterliche Zustände. Ich glaube, das wäre abschreckend. Wenn ja. ein Täter weiß, wenn er jetzt erwischt wird, was dann passiert. Mhm. Ich glaube, es könnte aber auch abschreckend genug sein, wenn das Strafmaß letztendlich erhöht oder sehr, sehr viel mehr verschärft würde. Was, Domian, was hilft Strafmaß? Die kriegen dann freien Ausgang? Naja, das dürfte eben alles nicht sein. Das normalerweise, wenn man jetzt die Delikte, jetzt Kindesmissbrauch, wenn man die Delikte anschaut, mhm. dann nimmt sich ein Psychiater das Recht heraus mhm. und sagt, er ist geheilt. Ja. Gibt den Straferlass. Ja. Es müsste bei diesen schlimmen Fällen einfach so sein, dass diese Leute für immer hinter Schloss und Riegel sind. Ja, oder zumindest, dass der Psychologe, der behauptet, dieser Mann ist geheilt oder diese mhm. Frau ist geheilt, auch verurteilt wird. Mhm. Wenn er sich anmaßt, mhm. zu sagen, der ist geheilt, okay. müsste der genauso in meinen Augen verurteilt werden. Mhm. Da ist sicher auch was dran und das ist sicher auch diskutabel, darüber nachzudenken, welche Verantwortung und ein Psychologe dann trägt und wie er wiederum zur Verantwortung gezogen werden könnte, nachdem er einen solchen Spruch geäußert hat. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich, Ilse. Hast du eine psychologische Betreuung gehabt irgendwann mal, um damit in irgendeiner Weise annähernd zu Rande zu kommen, es zu verarbeiten? Einmal einen Tag. Na, das ist aber relativ wenig. Das war eine Psychologin. Mhm. Und die hat dann gemeint, also ich bin hingekommen, sie hat gewusst, wieso. Dann hat sie gemeint, ich soll mich aufs Bett legen und mich ausziehen. Ausziehen? Ausziehen, ja. Wie war die denn drauf? Ja. Ausziehen? Nackt ausziehen? Ja, nackt ausziehen, um zu sehen, ob ich irgendwo blaue Flecke hätte. Wie alt warst du da? Hätte. Wie alt warst du da? War das kurz danach, oder? 14, 15. Ach so. Hm. Ja gut, das ist natürlich der genau falsche Weg. Ich würde dir empfehlen, also wenn du heute noch so sehr damit zu tun hast und dich das so beschäftigt, dass du vielleicht heute sogar noch jemanden aufsuchst, der sich damit auskennt und der dir hilft, das zu verarbeiten. Möchtest du mit meinem Psychologen vielleicht mit ein paar Worte reden? Domian, wer kennt sich aus? Bitte? Kannst du mir sagen, wer sich auskennt das mit dem Thema? Ja, da gibt es sehr viele Fachleute mittlerweile in ganz Deutschland. Ich bin da sehr skeptisch, weißt du? Ich auch. Zu irgendjemandem, der was Psychologie studiert hat. Ich auch nicht. Brauchst du mir gar nicht zu sagen. Natürlich, da sind wir ganz einer Meinung. Aber es gibt, da muss man halt suchen, dass man die richtig guten Gesprächspartner findet. Und ich biete dir an, dass du vielleicht zusammen mit meinem Psychologen, mit dem Peter, mal gemeinsam sucht und vielleicht in deiner Gegend sogar jemanden ausfindig macht. Ja? Dürfen wir dich nochmal anrufen? Selbstverständlich. Dann leg mal auf und das werden wir gleich nochmal tun. Okay. Ich wünsche von Herzen alles Gute, Ilse. Danke. Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, ich gebe nochmal die Telefonnummer durch. 0800 5678 111, kostenfrei. Und die Faxnummer 0800 5678 110, auch kostenfrei. So, jetzt habe ich hier einen jüngeren Mann von 18 Jahren. Wie heißt er? Alex. Hallo Alex. Hallo Domian. Du hast mich angerufen heute Nacht. Ja, genau. Warum? Und zwar ist mein Thema, ob Homosexualität vielleicht heilbar ist. Sollte sie heilbar sein? Ja, es kommt drauf an. Also ich wäre dann vielleicht ein bisschen glücklicher. Also wenn man könnte ja fragen, ist Heterosexualität heilbar? Ich weiß es nicht. Kann man jemanden, der heterosexuell veranlagt ist, umpolen durch eine Therapie zum Homosexuellen? Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube umgekehrt auch nicht. Ja, ich weiß es ja nicht. Also das habe ich vorher auch nicht geglaubt, aber jetzt habe ich gelesen im Internet, dass irgendein Professor herausgefunden hat, dass Homosexualität ein psychischer Defekt ist, der irgendwann mal so in der Kindheit aufgetreten ist. Ja, das sind Thesen, die wir seit Jahrzehnten oder noch länger um die Ohren geschleudert bekommen. Du bist ein junger homosexueller Mann, ein Schwuler. Ja, genau. Das sagst du aber mit Bedauern, ne, dieses Jahr. Ja, doch, das will ich so sagen. Warum geht's dir denn so schlecht damit? Ja, es ist eigentlich so, also ich habe es schon ziemlich früh gemerkt. Ich würde mal sagen, vielleicht so mit 13, dass ich schwul bin. Und ja, seitdem sehne ich mich auch eigentlich nach einer festen Beziehung. Auch so richtig nach Zärtlichkeit und so weiter. Du hast noch keinen Kontakt gehabt mit einem Mann. Mit ja, genau. Aber das war dann leider nichts Längeres. Achso, es gab aber schon mal ein paar Versuche. Ein ja, paar Gehversuche. Ja, das ja. schon. Aber ja, ich fand, das war gerade schade, dass ja, dass das irgendwie nie zu einer richtigen Beziehung gereicht hat. Und mir ist so vorgekommen, als würde das unter Schwulen fast gar nicht so sein. Also, dass sehr viele, also vor allem in meinem Alter auch, erstmal versuchen, sich auszutoben und wollen ihren Spaß haben und so weiter. Und das finde ich halt sehr schade. Und naja, und Alex, das gibt es, um es gleich mal das gleich einzuschieben, das gibt es natürlich bei den Heterosexuellen ganz genauso in deinem Alter, dass die Jungs und die Mädels sich erst mit die Hörner abstoßen wollen. Ich glaube, dass die, also wenn man es jetzt prozentual sehen würde, in deinem Alter es genauso viele feste Beziehungen bei Schwulen gibt, bei schwulen Jungs, wie bei heterosexuellen Pärchen. Ich glaube das. Ja, ich weiß nicht, also jedenfalls in meiner Gegend. Also mir kam es eigentlich nie so vor. Also und die, die ich kennengelernt habe, das waren eigentlich nur so Enttäuschungen. Und deswegen war ich auch eine Zeit lang wirklich so fast depressiv und dachte, mein Gott, was soll es jetzt überhaupt noch und so. Und hatte eigentlich kaum Lust an irgendwas und... Ich weiß nicht. Nun will ich nochmal auf dein Alter abzielen. Ja, klar. Ich glaube, auch das ist vollkommen normal, dass man auch suchen muss und warten muss und ausprobieren muss. Und dass du jetzt nicht, wenn du jetzt noch nicht gleich die super große Liebe entdeckst, natürlich hast du es als Schwuler ein bisschen schwerer und es ist schwieriger. Und ich weiß nicht, wo du wohnst. Wohnst du in der Provinz irgendwo? In Münster. Naja, gut, das geht dann ja noch. Da ist die Trefferquote natürlich nicht so hoch, also wenn du jetzt auf normale Mädels stehen würdest, klar. Aber dennoch ist das, ich garantiere es dir, eine Frage der Zeit, bis du auch auf eine große Liebe stößt und das auch eine ganze Weile leben wirst können. Und das auch hält. Ja, ich hoffe mal. Nur wurde mir halt gesagt, so von älteren Schwulen, also ich sag mal so Mitte 20, das ist, ja, also ich meine jetzt von meiner Sicht auch so, dass die halt immer meinten, ja, da kannst du ja warten, bis du schwarz bist und so eine richtige Beziehung, das geht, wenn überhaupt, dann erst ab 30 und unter Schwulen hält das sowieso nicht so lange. Ach, Alex, das sind alles dumme Sprüche. Das ist alles Klischee. Das mag es geben. Es gibt sicher eine fluktuierende Szene bei den Schwulen, vielleicht ein bisschen mehr sogar manchmal als bei den Heteros, aber es gibt auch einen, glaub es mir, ich kenne genug Schwule und treibe mich in dieser Szene seit 20 Jahren herum. Es gibt so viele, ich kenne so viele schwule Pärchen, die sehr, sehr lange und sehr glücklich und sehr innig zusammen sind, genauso wie heterosexuelle Pärchen auch. Glaub es mir. Ja, klar. Aber, Nix aber. Sei stolz darauf, dass du schwul bist, du Depp. Ja, das ist ja, halt, das ist ja auch, was heißt stolz sein? Du sollst auch nicht stolz drauf sein. Du sollst das annehmen, was ganz normal ist. Es ist ein Teil deines Lebens, ein Teil deines Ichs und lebe demgemäß. Ja klar, also ich für mich selbst habe ich das ja auch irgendwie ziemlich akzeptiert. Aber wenn ich jetzt überlege, so, ja, es gibt natürlich super viele Leute, die noch Vorurteile haben, weil ich finde, es sind ja zum Teil wirklich die totalen schrillen Typen, die sich auch immer so in die Öffentlichkeit stellen. Und ich habe auch... ich bin kein schriller Typ. Bitte? Ich bin kein schriller Typ. Nein, klar, das wollte ich damit natürlich auch nicht. Nee, aber ich sage, es gibt ja auch andere, die auch in der Öffentlichkeit stehen und wo es ganz normal alles abläuft. Ja, aber ich finde ja, das typische Klischee ist nun mal halt so die Riesentunte so mit Federbohr, finde ich. Und deswegen habe ich auch mal so Probleme, also das mich jetzt so zu outen und so weiter. Ja, wie weit bist du denn überhaupt geoutet? Also wer weiß in deiner Umgebung Bescheid? Ja, meine engsten Freunde wissen das und ja, meine Familie leider auch, die haben das zufällig mitgekriegt. Alex, sag doch nicht leider. Sei doch froh, dass die Familie es weiß. Ja, aber meine Familie ist damit halt nicht so gut klargekommen. Ja, das ist deren Problem. Deswegen. Das ist deren Problem. Und je früher das raus ist, desto besser für dich. Weil dann brauchst du kein Versteckspiel treiben und es macht dich auch selbstbewusster. Also wenn du jetzt dann noch eine hübsche Blondine vorführen musst und so tun musst, als ob. Lebst du noch bei deinen Eltern? Ja. Ja. Was ist dein, gehst du zur Schule auch noch? Ja. Was willst du mal machen? Was ist dein Ziel? Wunsch? Oh, irgendetwas Kreatives. Ich weiß nicht genau. Willst du studieren? Ja. Ja. Wann machst du Abitur? In 2 Jahren. In 2 Jahren. Dann würde ich dir raten, wenn das vielleicht auch so ein bisschen zäh bei dir abläuft mit dem Outen und mit dem Leben als schwuler junger Mann, geh in eine schwule Metropole. Geh nach Köln, geh nach Berlin. Und ich könnte dir wirklich, ich bin sicher, dass du gut Fuß fassen wirst und irgendwann darüber lachen wirst, dass du mal bei mir angerufen hast und hast gefragt, ob man das wegtherapieren kann oder ob man das heilen kann. Ja, kommst du aus einer religiösen Familie eigentlich? Nee, eigentlich nicht. Das klingt mir fast so ein bisschen sehr religiös. Nein, also, weil die Idee mit der Heilung sozusagen, das war jetzt nicht meine Idee. Also ich habe es wirklich gelesen, dass es wirklich schon so Bücher so zur Selbsthilfe gibt und Therapien und so weiter. Und deswegen bin ich eigentlich darauf gekommen. Hm. Alex, bitte vergiss das alles. Leg es alles zur Seite und konzentriere dich mit all deiner Kraft darauf, dein schwules Leben zu leben und geh auf die Suche und lass dich nicht gleich so missmutig stimmen, wenn es mal nicht funktioniert. Lass diesen ganzen Mist weg. Damit sind die Männer, die jungen Männer jahrzehntelang, ach Jahrhunderte, jahrzehntelang zumindest in der letzten Dekade, im letzten Jahrhundert malträtiert worden von Kirchen, von Ärzten und weiß ich was alles. Das ist auch Natur, genauso wie alles andere auch. Nur fragt sich, woher das kommt. Also da fragst du, warum du grüne Augen hast oder blaue Augen, woher das kommt, das ist halt so. Naja. Woher kommt es, dass du heterosexuell bist? Nimm es als Kapriole der Natur. Es gibt bei den Tieren gibt es auch genug schwule Erscheinungen. Hm. Ach, ich mag schon, so überzeugt bist du nicht. Ja, ich weiß nicht, ich meine, irgendeinen Grund wird es ja schon haben. Alex, bitte schmeiß diese bösen Drecksbücher weg. Und geh nicht mehr ins Internet, wo man dir so einen Quatsch erzählt. Ja. Geh lieber schön schwul aus. Es gibt doch in Münster, wie heißt DIF heißt das, ne? Gibt's das noch? Ja, genau. Da geht doch schon mal hin. Ist auch ein bisschen bieder da, aber und dann kannst du ja mal einen Ausflug nach Köln machen, guckst dir hier mal ein bisschen die Szene an, gehst ins Schulz, das ist das Schwulen- und Lesbenzentrum, da gibt's auch für Jugendliche so eine Gruppierung, sehr nett, alles ja schön gemacht. Na? Ja klar, das mache ich ja auch, aber ich dachte, vielleicht gibt es da vielleicht doch noch so eine kleine Lücke, wo Nein. man reinspringen kann. Gibt's nicht. Definitiv. Du bist jetzt dazu verurteilt, schwul zu sein. Wobei, man weiß es ja nicht, vielleicht wird es ja in ein paar Jahren auch nochmal anders sein. Aber jetzt bist du erstmal schwul. Ja. Ich wünsche ein schönes, schwules Leben. Ja, danke schön. Tschüss, Alex. Okay, vielen Dank, Domian. Tschüss. Tschüss. Hört mir, ihr Lieben, lest ihr denn auch die Bild-Zeitung? Ich habe die Bild-Zeitung hier von heute vor mir liegen und war fassungslos heute, als ich das gelesen habe. Da steht tatsächlich Big Brother, TV-Sensation, Verona Feldbusch zieht ein. Also nach diesem Artikel zieht Verona Feldbusch nächste Woche Mittwoch ins Big Brother Haus. Sie hat sich nur ausbedungen, dass sie beim Pipi machen nicht beobachtet wird. Das heißt, dass sie eine Toilette bekommt, wo sie nicht gefilmt wird. Ist das nicht spektakulär? Sollen wir das glauben? Oder ist es einfach nur ein Werbegag von Verona oder ein Werbegag von RTL, sich ins Gespräch zu bringen? Was halten wir denn davon? Ist das denn in Ordnung? Entspricht das denn den Spielregeln, dass da jetzt plötzlich so eine super prominente Tante einziehen darf? Also ich bin sehr zwiegespalten. Ich war gar nicht so erfreut darüber. Was ist denn da zu eurer Meinung? Wenn ihr mir das erzählen wollt, ruft auch an. Unter 0800 5678 111. Nancy, 20 Jahre alt. Hallo Nancy. Schweigen im Wald. Nancy hat jetzt die Sprache verschlagen. Hallo Nancy. Nee, sie ist weg. Dann drücke ich sie auch mal weg hier. Dann geht es weiter mit Renate. Und Renate ist 54. Ja. Schönen guten Morgen. Ich möchte auch zu Big Brother. Nein, was für ein Zufall. Ich wusste es wirklich nicht. Also, auch zu Verona Feldbusch gleich? Ja, so wie sie reingeht, ich möchte mit, dann wird es interessant. Ansonsten halte ich nicht sehr viel von der ganzen Geschichte. Ja, aber sag erstmal, was du sagen wolltest. Das ist auch nicht mein Thema. Ach so. Mein Thema ist also Erdbebenhilfe in der Türkei. Ach so, ich dachte jetzt, du hättest wirklich zu Big Brother angerufen. Nein, nein, nein. Erdbebenhilfe in der Türkei? 54, da, ja. gehöre ich nicht mehr hin. Warte, ich habe hier schon mit älteren Damen gesprochen, die völlig jeck und aus dem Häuschen sind und Big Brother gucken. Nee, also da bist du ein Junge. Ich kriege das nur am Rande immer. Da bist du ein junges Reh gegen die, mit denen ich schon gesprochen habe. Naja. Wir haben aber ein ganz ernstes Thema, höre ich schon. Über die Erdbebenhilfe in der Türkei. Ja, also wir haben ja am 17. August vorhin ja dieses furchtbare Erdbeben gehabt. Und zu dem Zeitpunkt waren unsere Freunde unten. Mhm. Und wir haben großes Glück gehabt. Das heißt, Glück oder nicht Glück, ich war zu der Zeit im Krankenhaus. Sonst wäre ich am 23. Juli auch mitgeflogen und wir wären unten gewesen. Freunde, türkische Freunde oder deutsche Freunde? Türkische Freunde. Über Jahrzehnte haben wir diese türkische Familie und wir haben auch in der Türkei sehr viele Leute kennengelernt und uns angefreundet, dadurch, dass wir also jedes Jahr 4 bis 6 Wochen Urlaub dort machten. Und das ist genau zwischen Izmit und Adapazarı gewesen. Und als diese Nachricht dann kam, waren wir natürlich sehr erschüttert. Und ich war total verzweifelt und ich habe gedacht, ich muss jetzt helfen. Und ich wollte losfliegen und meine Kinder sagten, Mama, du kannst jetzt nicht runterfliegen. Wenn du was tun willst, musst du von hier agieren. Und das haben wir gemacht. Und was habt ihr gemacht? Wir haben 40 Tonnen Medikamente, Lebensmittel, Babynahrung, Hygieneartikel, Decken, Rollstühle, Kinderbetten, Kinderkleidung, Schuhe. Also es war Wahnsinn. Moment mal eben, ihr habt 40 Tonnen organisiert, dass die da runterkommen? 40 Tonnen? Also es waren 40 Tonnen, es waren nicht genau 40 Tonnen. Man sagt ein 40 Tonnen Auflieger und der wurde gut, das ist eine enorme Menge. Also eine Wahnsinnsmenge. Wie habt ihr das denn gemacht? Wo habt ihr das denn herbekommen? Alle Leute haben mir gesagt, das schaffst du nicht, das schaffst du nicht. Wir haben innerhalb von 7 Tagen diese Sachen zusammen. Wir haben also meine Schwiegertöchter, meine Freundinnen, wir haben also Tag und Nacht hier agiert. Ich habe wirklich 7 Tage nicht geschlafen, mal eine Stunde zwischendurch. Wir haben überall angerufen, in ganz Deutschland. Milopa, Kindernahrung in Frankfurt. Sofort bereit, Paletten zusammengestellt, 2 Tage später konnten die abgeholt werden. Edeka, Nahrungsmittel, Mehl, Erbsen, Nudeln, Reis. Also das heißt, dass große Konzerne und Geschäftsleute in Deutschland Arzneimittelgroßhandel in Herford unkompliziert unterstützt haben. Apotheken haben wir angerufen, angeschrieben. Ich muss dazu sagen, mein Sohn arbeitet für den Arzneimittelgroßhandel in Herford und die haben uns also wahnsinnig unterstützt, auch die Angestellten alle dort. Und wir haben wirklich 6 Nächte mit 7 Frauen sämtliche Tüten, die wir bekommen hatten mit Kleidung, sortiert, aussortiert. Wir haben natürlich auch viel Mist gekriegt, muss ich sagen. Also von roten Lackstiefeln über Strassen bis Gardinen und Abendkleider. Ich meine, das ist ja nur keine humanitäre Hilfe. Wir haben alles aussortiert und haben dieses Fahrzeug bestückt. Das war das Fahrzeug irgendwann vollgeladen und man fuhr runter. Ja, das war natürlich erst die Botschaft in Köln, musste mir natürlich erstmal, die türkische Botschaft musste mir natürlich erstmal die Erlaubnis erteilen, dass ich das vor Ort selbst verteilen durfte. Das heißt, du bist da mitgefahren? Nein, ich bin runtergeflogen. Ja. Ich habe also die 2 LKW-Fahrer runtergeschickt. Mein Mann und ich sind runtergeflogen. Wir waren also am Sonntag da und der LKW kam am Donnerstag. Wir haben also in diesen 3 Tagen, die uns dann blieb, Montag, Dienstag, Mittwoch, sind wir auf die Dörfer gefahren, haben uns von den jeweiligen Bürgermeistern Genehmigung geholt, dass wir privat spenden durften. Das heißt du, das ist ja eine ganz tolle Sache. In der Regel hat man ja immer so ein ungutes Gefühl, man spendet, dann weiß man nicht, na kommt's denn auch an? Aber du hast dann wirklich vor Ort dafür gesorgt, dass das, was du eingesammelt hast, auch wirklich an die hilfsbedürftigen Leute gekommen ist. Ich bin also selbst dabei. Das ist natürlich toll, Und wir haben auch einen Haftbefehl gehabt. Man wollte mich verhaften, weil private Verteilung grundsätzlich verboten war. Warum? Aber dadurch, die wollen das alles ins Militärlager. Wir sind also im Militärlager gewesen am Mittwochnachmittag. Da kam ein Wagen von Mülheim und der sollte dort abgeladen werden. Und die Leute, das waren 7 junge Türken, die extra aus Deutschland eingeflogen waren, um dort zu verteilen. Und das wollte man denen nicht genehmigen. Dann fingen die an, diesen Wagen da abzuladen. Ich bin fast ausgerastet. Ich habe gesagt, wenn mein Auto morgen kommt und ich soll das hier abladen, hole ich 5 Liter Benzin, werde das Fahrzeug anstecken und werde der deutschen Bevölkerung mitteilen, was läuft. Und das hat die Lager sitzen hochvoll. Diese Drohung hat gewirkt. Die hat gewirkt. Sofort wurde das Fahrzeug verschlossen und die durften dann verteilen. Also die wollen selbst die Hand draufhalten und dann weiß man eben nicht, ob es wirklich ankommt. So sieht's aus, so sieht's aus. Und wir waren ja nun diese 3 Tage vorher, es war katastrophal, was wir gesehen haben. Ich habe also, aus dieser Geschichte ist ja was ganz Enormes entstanden. Wir haben ja 30 Behinderte nach Deutschland geholt, haben die in Krankenhäuser gebracht, die haben hier Prothesen bekommen, die haben hier das Laufen gelernt. Die mussten teilweise noch operiert werden. Es war auch in Lokalzeit im WDR hier in der Herr Tam hatte sich dafür eingesetzt, also, er hat das mitgekriegt und ich bin heute noch am Ball. Ich habe also erfahren, wir haben über 1000 schwerstbehinderte Kinder, die unbedingt Rollstühle brauchen. die also in diesen Zeltlagern noch vegetieren, die nicht am Unterricht teilnehmen können, die nicht spielen können. Also Renate, ich mag schon, dass wieder eine sehr... Und ich habe zwei Krankenwagen hier vor der Tür stehen bei mir. Ja. Ich warte auf die Genehmigung, dass wir die rüberbringen können. Das ist auch nicht mehr so einfach, weil diese Fahrzeuge älter als 8 Jahre sind. Da brauchen wir also Sondergenehmigung vom türkischen Verkehrsministerium. Und da warte ich drauf. Und das kostet natürlich auch wieder Geld. Wir bringen die also selbst rüber. Warst du denn vorher, vor dieser Aktion, auch schon so eine hilfsbereite und engagierte Frau? Eigentlich immer. Ich habe immer irgendwelche alten Leute betüdelt. Ich habe immer auch dieser türkischen Familie damals in Deutschland eine Wohnung besorgt, Arbeit besorgt. Wir haben, also Respekt, Respekt. Ich finde es natürlich ganz toll und ganz, ganz wichtig, dass Leute so etwas machen, wie du es gerade, wie du es jetzt gerade geschildert hast. Ich will dir mal sagen, was mir während dieser Zeit auch parallel immer durch den Kopf gegangen ist. Wir haben die Bilder im Fernsehen gesehen, die armen Leute in der Türkei, wie betroffen die waren. Aber die Realität ist noch viel schlimmer. Das mag sein, eben. Ich stelle mir das auch so vor. Und dann, setzen wir uns riesige Hilfsaktionen in, setzen sich in Gang, was auch gut ist, was sehr lobenswert ist. Aber auf der anderen Seite will die Türkei 20 oder noch viel mehr Leopardpanzer kaufen und Milliarden ausgeben. Da frage ich mich schon als normaler Beobachter, aha, dafür ist das Geld da, um Milliarden für das Militär, für Panzer auszugeben. Und die haben nicht genug Geld, um ihren eigenen Leuten da zu helfen? Das ist das Traurige, aber diese Menschen können ja leider nicht... Nein, ich will damit auch nicht sagen, dass man nicht helfen soll. Aber man hat natürlich zwiespältige Gefühle, ne? Dass man denkt, wieso hilft dieser Staat da nicht richtig? Die habe ich auch, aber ich weiß... Diese Menschen dort in der Türkei, was wir an Gastfreundschaft erfahren haben, in den ärmsten Dörfern. Und da bin ich auch gewesen. Ich bin also nicht in diese großen Städte gefahren wie İzmit oder Adapazarı. Da wurde das Brot ja auf die Straßen gekippt und die Leute im Dorf sind nicht rangekommen. Es gab ja keine Möglichkeit, dahin zu kommen. Also, tolle Sache. Respekt, dass du es gemacht hast. Du wolltest gerade noch was sagen, dass du ein Buch darüber geschrieben hast. Dann sag ich mal ganz einfach, wie es heißt. Ein Bildband, was also zugunsten dieser Geschichte jetzt verkauft werden soll. Ich bin also morgen bei der Druckerei und wir stellen dann die Bilder zu den jeweiligen Geschichten. Kann man das schon kaufen? Das ist noch nicht fertig. Achso, wie schade. Hätten wir ein bisschen Werbung jetzt machen können. Ich werde mich also auf die Domplatte stellen und werde das dann irgendwann mal... Renate, du bist eine tolle Frau. Schön, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ich darf noch einen Satz sagen. Bitte. Ich fand es ein bisschen unverschämt, dass irgendwie vorige Woche eine Renate angerufen hatte und für diese Dame aus dem Big Brother eine Sammlung veranstalten wollte. Wenn jeder Hörer eine Mark gibt, das finde ich also ein bisschen... Klar, wenn man sowas erlebt hat, was du erlebt hast, ist das lächerlich. Ne? Ja, ich meine, wir haben ja nun auch schon einiges drin, mit Sicherheit 30.000 bis 40.000. Ich bin also... Also es lässt mich aber nicht los. Ich denke Tag und Nacht an diese Sache, die man selbst erlebt hat. Wahrscheinlich ist es auch daher gekommen, weil wir selbst vor Ort waren und gesehen haben, also Renate, was da abgelaufen ist. Mach weiter so, bleib wie du bist und ich wünsche wirklich extrem gutes Gelingen. Und wenn du mal unsere Hilfe brauchst, also ruf uns an, schreib uns. Okay, ich würde gerne ein Autogramm. Ja, haben. Dann rufe ich dich gleich nochmal zurück. Wegen der Adresse. Ich melde mich, wenn das Buch fertig ist. Ja, bitte mach es, Renate. Okay. Tschüss. Tschüss. 0800, das ist hier unsere geheime Zaubernummer. Die heiße Nummer für unsere Sendung, 0800 5678 111. Und jetzt begrüße ich Silvia und die ist 21. Ja, hallo Domian. Guten Morgen, Silvia. Na? Ich wollte mich über Big Brother mit dir unterhalten. Ich hatte das schon so in der, ich hörte das schon in der Stimme, dass du eine Big Brother-Zuschauerin bist. Ehrlich? Ja. Du wirkst so wirkst jung, dynamisch. Super. Erfolgsorientiert, lustbetont. Hört man das so raus? Ja, genau. Selbstbewusst. Ich habe heute mein Abi geschrieben, also meine letzte Prüfung hinter mir. Siehst du? Total schön. Mann, was wirst du machen, bevor wir jetzt über Big Brother reden? Ja, da bin ich noch am Überlegen. Also ich war so Tourismus am Überlegen und jetzt will ich Sozialpädagogik studieren, glaube ich. Erstmal nehme ich die Expo mit. Das ist natürlich auch schön. Ja, Sozialpädagogik ist ja eher ein bisschen langweilig, ne? Oder? Naja, aber es wäre was für mich, glaube ich. Weiß du, nicht. Aber du wirkst gar nicht langweilig. Jetzt bitte, ihr lieben Sozialpädagogen, schreibt mir nicht, es gibt auch ganz tolle. Ja, ja. So, jetzt aber zu Big Brother. Ja, ich bin also wie gesagt ein Fan und wo die Plakate auch schon auf den Straßen waren, da war ich schon ganz aufgeregt und habe alle angesteckt. Ja. Und das habe ich jetzt geguckt und wo Sladi draußen war, da haben wir auch alle geheult. Also so traurig. Das war so traurig. Silvia hat geweint, als Sladi rausging. Ja, natürlich. Und der John, der ging mir am Anfang schon auf den Geist. Da dachte ich mir, wer ist das denn? Mhm. Aber jetzt mittlerweile habe ich ihn so lieb gewonnen. Ich hoffe, er gewinnt irgendwie. Mhm. Ja, und wie die Verona jetzt reinkommt, also ich weiß nicht. Hör mal, jetzt war ich gerade abgelenkt, weil ich das gelesen habe auf meinem Bildschirm. Wer gewinnt? Der Sladi ist doch raus. Nee, wie? Nee, ich hoffe, dass der John gewinnt. Der John gewinnt. Ja, das habe ich jetzt missverstanden. Also, weil er irgendwie so ein guter Mensch ist und überhaupt irgendwie das... So, jetzt sag mir mal, was du zu Verona denkst. Ja, Verona, ich weiß nicht, also bestimmt ein Knaller für die männlichen Zuschauer, sag ich mal. Die freuen sich auch schon. Ich meine, das wird bestimmt schön. Aber sag mal, du bist ein Fan der Sendung. Ja. Bist du nicht erbost? Jetzt werden die Spielregeln noch völlig durcheinander gebracht. Natürlich. Ne? Was hat Frau Feldbusch da zu suchen? Ja, die hat schon genug Geld, die hat schon alles gesehen und irgendwie weiß ich nicht, was will sie schon noch da in dem Haus. Bist du verärgert, richtig? Ja, total irgendwie. Du passt gar nicht in mein Konzept rein. Nee, wirklich. Ah, du bist ja nur scharf. Wenn das jetzt ein netter junger Mann wäre, dann würdest du sagen, ach, warum nicht? Ja, das, na, ich weiß. Ne, so sind wir Menschen. Na klar, auch. Aber Verona, gerade Verona, weil sie auch so bekannt ist, also irgendwie. Mhm. Also, die Hinweise verdichten sich. Morgen erscheint im Kölner Express auch ein Hinweis, dass sie von Donnerstag bis Sonntag nächster Woche wohl drin sein soll. Ist ja auch nicht so lange. Da wird sie ein bisschen die Jungs verrückt machen. Ja, aber was soll das überhaupt? Tja, damit wir uns all die Hände reiben vor dem Fernseher und gucken, ob Jürgen ihr an die Busen geht. Anweisung. Mhm. John ist für sich ja ganz verunsichert, glaube ich, und ganz zurückhaltend. Der John, ja. Wir haben alle so gut kennengelernt. Das gibt's gar nicht. Wie Sabrina sich die Unterhose da ausgezogen, da konnte ich gar nicht ich mehr. Ich sag dir, ich auch. Diese Stelle war so unglaublich. Wie wird sich denn Sabrina mit Verona verstehen? Oh Gott, also das ist eine ganz andere Ebene, das ist ein ganz anderer Schlag von Mensch. Also ich weiß gar nicht, wie sich die Verona geben wird da auch. Ich prognostiziere. Ja? Dass ich kenne sie so ein bisschen durch so einige berufliche Verbindungen. Ja? Und ich mag sie sehr gerne. Mhm. Ich glaube, dass Verona mit Sabrina sich verstehen wird. Ich glaube aber, dass sich nicht verstehen wird. Wie heißt diese neue? Die ich überhaupt... Verena. Ah, die kann ich überhaupt nicht leiden. Die kann ich überhaupt nicht leiden. Wirklich nicht? Ach, die ist immer so zickig und so... Die Andrea, da denke ich auch so manchmal, was ist das für eine Persönlichkeit? Hat sie sich denn in den Alex verliebt? Das kann ja auch sein, ne? Das glaube ich nicht. Da habe ich so das Gefühl so ein bisschen. Ich glaube, Andrea ist ganz geschickt und ganz berechnend. Also, sie hält sich so aus allen Konflikten heraus. Also ich habe das Gefühl, sie hat sich in den Alex verliebt. Meinst du? Ja, total. Also ich will keine Gerüchte in die Welt setzen, aber ich habe diese Intuition. Hm. Ja, das weiß ich nicht, das kann ich nie sagen. Also ich glaube, dass die beiden Weiber, jetzt im positiven Sinne gemeint, Sabrina und Verona, sich gut verstehen werden. Mit den anderen wird es kompliziert werden. Hm. Andererseits wird Verona natürlich auch sich nicht richtig gehen lassen und auch sicher nicht ganz privat sein, wenn sie nur ein paar Tage da ist. Ja. Das ist ja dann wie ein großer Show-Auftritt, sodass man da gar keine... Wenn die da 4 Wochen drin wäre, das wäre natürlich dann schon ein anderes Problem. Aber das ist irgendwie gar nicht so gut, dass sie da reingeht. Nein, also ich finde es auch nicht gut, aber die machen alles so wie in Holland. Da mischten nämlich ab und zu auch Prominente das ganze Haus auf. Hm. Naja, ich sollte mich ja auch bewerben, meinten alle, aber ich weiß nicht, jetzt die neue Staffel, aber naja. Wer meinte das denn? Ja, so alle aus meiner Schule und so. Wie siehst du denn aus, Silvia? Bitte? Wie siehst du denn aus? Wie ich aussehe, das ist ja... Ich höre immer deine Sendung und dann denke ich mir, Gott, man unterhält sich mal mit ihm und dann, wie ich aussehe, ach, ganz normal, also nicht normal. Ja, mit 1,60. 1,60? Ja. Und wie schwer? Wie schwer, gleich. ich will 54. Ja, wie, 54? Ja. Ja, Körbchengröße? Oh Gott, Domian, D. Aha, ja. Haare? Haare? Mittelbraun, also so dunkelbraun, mittelbraun. Wie lang? Wie lang? Schulterlang. Schulterlang? Mhm. Wow. Und die Augen? Die Augen grün-braun, so eine Mischung. Grün-braun. Schöne Zähne bestimmt, denke ich mir gerade so. Also ich rauche zwar, ja, aber... Mhm. Mhm. Ja, bewirb dich doch, Silvia. Und ich habe einen netten Freund, den wollte ich auch grüßen. Na ja, gut, das darf ich gar nicht. Nee, darfst du nicht. Der feiert heute. Was feiert er denn heute? Ja, der hat auch seine Prüfung zum Industriekaufmann bestanden. Ach so. Und also alle so irgendwie am Feiern heute. Also Silvia, ich glaube, dass du eine gute Kandidatin wärst für die nächste Staffel. Würdest du dir das denn zutrauen, dich da so... Nee, also ich könnte das nicht ab. Weil ich die ganze Umwelt, also alles verpasse hier. Das ginge gar nicht. Meine Freunde und all das würde ich nicht aushalten. Ich hatte ja vor 2 Wochen die Kerstin hier in der Sendung. Hast du es gehört? Nee, habe ich nicht. Die Kerstin aus dem Big Brother Haus. Mhm. und die erzählte, was ich sehr gut nachvollziehen kann, dass sie die erste Zeit große Verdauungsstörungen hatten, weil weil ja eine Kamera auch auf dem Klo ist. Ne? Oh nein. Das heißt, wir, die Fernsehzuschauer, sehen das nicht, was auf dem Klo passiert. Aber die Regie, alle Mitarbeiter der Technik, die können gucken, wenn du Das ist eine ganz neue Dimension, finde ich, irgendwie. Das überhaupt im Werbe, also in den Medien jetzt. Mhm. Naja. So, wir halten mal fest. Du bist ein Fan, du hältst nichts von Verona und dein Favorit ist John, weil der ist ein guter Mensch ist. Ja. Weißt du, wie? Er hat sich bei mir ein bisschen unbeliebt gemacht. Soll ich dir noch sagen, warum? Mhm. Es ging nämlich neulich mal darum, da sagte Andrea und Jürgen, wir können überhaupt nicht verstehen, dass du als, der ist Zimmermann, ne? Mhm. Dass du als Zimmermann und gerade im Osten, wo so viel neu gemacht wird. Ja, das habe ich gesehen, ja. Dass du da arbeitslos bist. Mhm. Und dann hat er sich so ganz komisch geäußert, was mir nicht sympathisch war. Dann, lass mich mal erzählen, vielleicht für die Leute, die das nicht gesehen haben. Da sagte er, ich gebe doch nicht meine Wohnung auf und meinen Standort um eine Arbeit. Ja, das ist ein bisschen ostmäßig. Ich sage ja jetzt nicht gegen die Leute da. Mhm. Aber das ist etwas, diese Sichtweise, das ist schon ein bisschen unflexibel, das muss ich sehr auch sagen. Sehr unflexibel. Also er will genau vor seiner Haustür will er auch einen Job haben, ne? Aber andererseits auch wieder, ne? Das Leben hat ihm auch nicht so gut mitgespielt. Naja. Also er sollte sich schon mal seinen Hintern hochheben und vielleicht 50 Kilometer weiter. Stimmt, natürlich, klar. Ich glaube, dass er sich da sehr unbeliebt gemacht hat, bei allen möglichen Leuten. Ne? So flexibel muss man heute sein, wenn ein Job 50 Kilometer weiter ist oder 100, muss man halt eingehen. Stimmt schon, ja. Aber das war dir egal, du findest sie nach wie vor nett. Ja, am Anfang konnte ich nicht ab und jetzt bin ich ihm das total, wirklich. Gefällt er dir so auch als Mann? Nein, also ich finde als Mann überhaupt nicht. Gar nicht, aber ist doch ein strammer Gesell, ne? Bitte? Ist doch ein strammer Bursche so. Nein, in der letzten Zeit hat er sich auch gemacht mit der Mütze und ja, so. Ne? Da hatte viele, sag ich mal, schwule Fans. Schwule? Ja. Hat einen schwulen Touch, finde ich. Nee, überhaupt nicht. Er macht sich ja, das habe ich nämlich auch schon gehört, so in schwulen Kreisen, er hat sich da unbeliebt gemacht, weil er sich öfters lustig macht über Schwule. Oh. Ja, also das ist schon ein Da gibt's ja bei Bärbel jetzt auch immer so Gäste, die wollen jetzt auch rein, habe ich auch heute gesehen. Ehrlich? Ja, für die neue Staffel. Da war so ein Schwule auch heute da und hat sich da so Werbung für sich gemacht, ganz verrückt, wirklich. Also schrill wäre ja schon, wenn mal so eine richtige super Tunte da reinkäme, ne? So eine richtige Es käme ja auch drauf an, wie er dann drauf wäre, ne? Ja, genau. Ja. Ob er so richtig geschickt zwischenmenschlich wäre, das wäre cool. Ja. Das würden wir gerne. Wäre eigentlich interessanter als Verona Feldbusch, ne? Ach, das weiß ich nicht. Weißt du auch nicht. Silvia! Also wir werden dich leider nicht im Fernsehen sehen, weil du es nicht machen möchtest. Ich wünsche dir einfach viel Spaß bei deiner sozialpädagogischen Ausbildung. Oder was anderes. Oder was anderes. Und dann wäre Reiseleiterin. Das ist auch. Bitte? Wäre Reiseleiterin. Ja, das ist auch ganz toll. Ja. Nur, Tourismusbranche ist immer so ein bisschen unsicher. Und meine Eltern sagen, ne? Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, ne? Aber du hast auch eine sehr erotische Stimme, muss ich dir sagen. Findest du? Ja, finde ich. Man könnte vielleicht sogar in dem Bereich nachdenken. Nein, ich spreche es ja auch gar nicht aus. Ich spreche es gar nicht aus. Aber du hast eine erotische Stimme. Das nehmen wir einfach mal als Kompliment zu hin. Das habe ich noch nie gehört. Und mit dir kann man wunderbar plaudern und sicher auch sehr anspruchsvoll erotisch sich unterhalten. Kann ich gleichermaßen wieder gehen. Vielleicht sollten wir uns irgendwann nochmal erotisch unterhalten, Silvia. Nee, das kann ich nicht. Ach. Ich glaube, das kann ich nicht. Doch, ein so nettes Mädchen wie du kann das mit hundertprozentiger Sicherheit. Nein. Du grüßt deinen Freund von mir? Ja, nicht, dass er eifersüchtig wird, wenn der jetzt mithört? Nein, nicht. Der hört sich auch, also der hat auch seine Sendung immer und ach Mensch. Das ist ja schön. Also grüß ihn, Gratulation auch zu seiner Prüfung ne? Und dir einfach schlichtweg alles Gute. Ja. Tschüss, Silvia. Tschüss. Tschüss. 1.38 Uhr und 38 Sekunden und jetzt machen wir ein kleines Päuschen. 1 Uhr 39 und 50 Sekunden Radio 1 live hier mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht offene Themensendung, offene Themenshow. Wenn ihr mit mir reden wollt, über was auch immer, Telefonnummer 0800 567 8111, Faxnummer 0800 567 8110. Ich habe noch einen Hinweis aus dem Kölner Express, Express Online. Da wird der, also zum Thema Verona Feldbusch, da wird der Produzent von Big Brother, Rainer Lux, zitiert. Er sagt, solche Promi-Besuche im Haus gehörten zum Konzept. Haben wir nun auch alle jetzt gerade erst erfahren. Naja, und dann sagt noch ein RTL2-Sprecher, wir versprechen uns davon neue Spannung. Je kleiner die Gruppe ist, umso weniger Dynamik gibt es dort. Darum sollen weitere Promis folgen. Jetzt hört man zu, weitere. Damit die Show wieder eine 4-Millionen-Quote erzielt. Jenny Elvers, na, die ist sich auch für nichts zu schade, sage ich jetzt. Jenny Elvers und Wiegald Boning haben auch schon Interesse signalisiert. Na gut, wir verfolgen das Ganze. Ich begrüße herzlich jetzt Nils und er ist 20 Jahre alt. Nils? Ja, ich bin am Ohr. Ja, du klingst aber aus der Dose. Ja, ich hänge am Handy. Ja. Das ist immer ein kleines Problem. Habe ich eigentlich schon gesagt, wie alt du bist? Nee, aber das kann ich gerade selber sagen, bin 20 Jahre alt. Ja, noch. Wir sind ja immer noch so alt, wie wir es dann so sagen. Dein Thema? Mein Thema ist das Geiseldrama unten bei den Philippinen, um genau zu sein. Mhm. Und zwar habe ich ein kleines Problem mit der ganzen Geschichte. Da ist nun mal diese todkranke Frau, die Renate Verlass aus Göttingen. Ja. Und diese Frau wird einfach nicht freigelassen, obwohl sie todkrank ist, sprich den Geiselnehmern in Anführungsstrichen Klotz am Bein ist. Wobei heute Abend, kurz bevor ich in die Sendung ging, eine Meldung über den Ticker ging, dass Solana, der ist ja im Moment da unten, der europäische Beauftragte, sich wohl verhalten positiv, so heißt das ja immer in dieser Amtssprache, verhalten positiv geäußert hat, dass sie in unmittelbar nächster Zeit wohl freikommt, diese Frau. Ja, das hieß es vor genau einem Tag auch schon mal. Ja, so konkret haben die es noch nicht gesagt, ne? Ja, schon, aber ich würde es gerne irgendwie schaffen. Ich weiß nur nicht, deswegen rufe ich an sich auch an. Das Problem bei mir ist nur, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, dass ich praktisch als Austausch für diese Frau in diese Geiselhaft komme. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Das kann für mich auch mit dem Tod enden. Nur ich sage mir, wenn ich da mit einer anderen Frau, einem anderen Menschen das Leben retten kann, ist es das wert für mich. Und ich würde was treibt dich denn wissen, zu dieser sehr ehrenwerten Haltung? Aus einem einfachen Grund. Ich bin leider Gottes zurzeit arbeitslos, lebe von der Sozialhilfe, habe nichts zu tun. Und da unten sehe ich jemanden, der jetzt halt in den Nachrichten, der todkrank ist, wo die Frage ist, wie lange die Person das noch überhaupt überleben wird, die kann im Prinzip jeden Moment sterben. Wobei in der Tat, solche Austauschaktionen gab es ja bei Geiselnahmen immer wieder. Dieses wurde bisher noch überhaupt nicht weltweit thematisiert. Irgendwo habe ich dann nichts gehört. Eben, das ist es nämlich. Diese Austausche gibt es an sich schon, weil es ist an sich auch logisch. Weil die Frau Waller aus Göttingen ist im Prinzip den Geiselnehmern ein Klotz am Bein. Richtig? Weil sie nun mal kaum transportfähig ist. So ist die Nachrichtenlage, ja. So, wenn jetzt jemand hingehen würde, wie ich das gerne machen würde, als Austausch für sie, ich bin kein Gehirn, ich kann selber noch laufen, als Austausch für diese Frau da hingehen würde, dann würden die Geiselnehmer im Prinzip nichts verlieren. Sie haben immer noch die gleiche Anzahl von Geiseln. Nur haben sie einen Klotz am Bein weniger, das heißt, sie sind wieder mobiler. Aber dir wäre es, ich sag's nochmal, wir haben es gerade schon kurz ausgesprochen, und du hast es ausgesprochen, du riskierst absolut dein Leben. Ja. Und das würdest du tun? Das würde ich für diese Frau tun, ja. Hast du mit deinen Angehörigen darüber geredet? Bisher noch nicht, nein. Hast du noch Eltern? Ich habe noch Eltern, ja. Lebst du mit den Eltern? Nein. Nee. Wie ist dein Verhältnis zu den Eltern? Ziemlich gut. Ich komme mit meinen Eltern soweit sehr gut zurecht. Aber nehmen wir mal an, so etwas käme in die Gänge. Das muss man doch nur wirklich, das ist ja so ein ungeheuer, gravierender Schritt. Das muss man ja mit den engsten Angehörigen und mit der Familie besprechen erstmal. Rein theoretisch schon, nur ich denke mir, ich bin alt genug, um zu wissen, was ich selber tue. Natürlich, aber und Angehörige mir, haben mir das ich Recht. Ich kenne meine Eltern, ich denke, dass sie schon auf stolz sein würden, wenn sie das mitkriegen. Aber warum redest du denn nicht erstmal mit denen? Weil ich sie nicht erreiche. Warum nicht? Ich habe zwar ein Handy, nur das Problem ist, das ist mit einer Extra-Card. Und ich habe nichts mehr drauf. Und da das eine gebührenfreie Nummer ist, konnte ich halt anrufen. Mhm. Lebst du nicht in der Nähe deiner Eltern? 250 Kilometer Entfernung. Sie wohnen in der Nähe von Baden-Baden und ich wohne hier oben in der Gegend von Altenkirchen im Westerwald. Und es gibt keine Möglichkeit, über andere Verbindungen einen Kontakt aufzunehmen zu den SK, kann ich mir nicht glauben. Gäbe es schon. Nur die Idee selber, sag ich mal, ist mir seit einer Woche ungefähr schon im Kopf rumgegangen. Und jetzt, seit ich das heute mitgekriegt habe, nachdem eben diese eine 24-Stunden-Frist abgelaufen ist, ist das, ich will jetzt mal, ich sag es mal, eine etwas vielleicht bösere Interpretation. Da ich schon etwas verhalten bin, verständlicherweise glaube ich, ist es bei dir auch so ein bisschen Abenteuerlust? Du hast nichts zu verlieren. Im Moment, du bist arbeitslos. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das hat damit nichts zu tun. Ich meine, wenn du so engagiert bist und Menschen irgendwie helfen willst, dann könntest du das ja auch gut auch hier machen. Es gibt an jeder Ecke gibt's Not und Elend und dann könntest du gut zupacken. Gibt es, klar. Hast du bisher so Sachen... Warst du schon mal engagiert irgendwo? Ich habe jahrelang in Dierdorf zum Beispiel Jugendarbeit gemacht. Ja. Auch Jahre später habe ich das noch gemacht, bis vor etwa anderthalb, zwei Jahren habe ich noch Jugendarbeit aktiv betrieben. Mhm. Ich habe selber auch schon in tagesklinische Behandlung, ich sage jetzt einfach mal, gesteckt und habe da auch... Ja, also du hast einiges schon gemacht. Jetzt sage ich noch eine böse Interpretation. Ja. Verzeih, Nils, wenn ich das erstmal so sage. Man ist ja auch immer ein bisschen skeptisch, wenn man das hört. Ist in Ordnung. Oder ist es so ein, bist du auch so ein bisschen scharf auf den Big Brother-Effekt, nämlich, dass du schlagartig berühmt werden könntest dadurch? Nein. Mhm. Ich sag mal, es wäre vielleicht ein angenehmer Nebeneffekt. Und dass Held gefeiert würde, das ist ja auch nicht schlecht, ne? Das wäre ein angenehmer Nebeneffekt, aber darauf kommt es mir wirklich nicht an. Weil ich habe den Gedanken, wie gesagt, schon seit einer Woche mit mir selber herum. Jetzt mache ich mal folgenden Vorschlag. Es ist sicher eine sehr, sehr lobenswerte und ehrenwerte Überlegung. Ich wundere mich auch schon, dass da nicht jemand anders draufgekommen ist und sich jemand anders angeboten hat. Ich ehrlich gesagt auch. Wirklich, also wirklich. Nun sieh mal zu, dass du Kontakt zu deinen Eltern aufnimmst. Ich finde, die Eltern haben recht, wenn der Sohn eine solche elementare Entscheidung treffen sollte, dass sie informiert sind und dass man sich auch im Familienverbund darüber unterhalten hat. Je nachdem, wie das aussieht. Schon zu spät sein. Ja, also ich glaube, dass du... Also wenn will ich das so schnell wie möglich machen. Ja, das geht sowieso alles nicht so schnell wie möglich. Dann müsstest du dich erstmal das Auswärtige Amt wenden und die Mühlen malen langsam. Ne? Wäre ich mir in dem Fall ehrlich gesagt nicht so sicher. Ja. Aber ich wollte einfach nur mal wissen, wo ich mich da überhaupt hinwenden muss, damit sowas überhaupt in die Gänge kommt. Also ich würde jetzt, ich weiß es auch nicht, ich würde jetzt spontan sagen, Auswärtiges Amt in Berlin... Da gibt es einen permanent tagenden Krisenstab und wenn, dann musst du es über diese Schiene versuchen. Ja? Telefonnummer oder irgendwie was, wie ich die erreichen kann? Naja, es gibt auch eine Auskunft und da fragt man auswärtig. Okay, dann kann ich da mal nachhören. Gut. Weil ich hatte an sich, aber mit den Eltern solltest du auch reden, das finde ich schon sehr wichtig. Das werde ich auch noch tun, klar, aber... Und lass uns mal deine Entscheidung noch wissen, falls irgendwas draus geworden ist. Ja? Werde ich machen. Okay. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Jetzt bin ich verbunden mit Bianca. Ja, hallo. 26 Jahre alt. Genau. Und wir unterhalten uns über welches Thema? Über den Selbstmord an sich. Über den Selbstmord an sich? Über den Selbstmord meiner Mutter und meines besten Freundes. Beide Menschen haben sich selbst das Leben genommen? Beide Menschen, ja. Die Mutter und der beste Freund? Ja. Wann? Mein bester Freund hat sich am 28.12. umgebracht und meine Mama am 29. Auch 12.? Mhm. Hintereinander? Ja. War das Zufall? Weiß ich nicht. Beim Dirk, also bei meinem besten Freund, war es eine Kurzschlussreaktion. Von dem Tod habe ich auch erst am 29. erfahren. Und ich wusste einfach nicht wohin und habe gedacht, Mama kann mir helfen. Und sie sagte dann am Telefon schon die ganze Zeit, Bianca, man will nicht, dass du traurig bist, wenn man geht. Man will, dass du weiterlebst. Aber ich habe es zu dem Zeitpunkt halt absolut nicht realisiert, was sie mir damit sagen wollte. Und dann hat sie sich am 29. Dezember das Leben genommen. Also die Ärzte oder die Leute können nicht genau sagen, ob es am 29. oder am 30. die Nacht war. Wie, hat sie Schlaftabletten genommen? Nein, Dirk hat sich mit einem Gürtel an der Türklinke aufgehangen, meine Mama auch. Auch mit der gleichen Methode? Mhm. Kannten die sich? Ja. Aber ist es für möglich, dass da irgendwie... Nee. Das ist wirklich ein sehr trauriger Zufall. Ja, Schicksal, ne? Mhm. Du sagst gerade, dass der Freund sich wegen... Das war eine Kurzschlusshandlung, sagst du. Ja, er hatte Stress mit seiner Perle. Mhm. Und die haben sich dann gezofft, laut Nachbarn, bis nachts um vier. Und er ist dann halt ins Schlafzimmer gegangen, hat die Tür abgeschlossen und hat Gürtel abgeschnallt und hat sich halt aufgehangen. Und was sind die Gründe, was vermutest du bei deiner Mutter gewesen? Depression, Alkoholsucht. Mhm. Gibt es einen Vater noch? Ja, der hat sie ja gefunden. Also die lebt noch zusammen? Mhm. Mhm. Mein Gott, Bianca, was für ein ungeheurer Schock für dich. Es war die Hölle. Zwei liebe Menschen so auf einen Schlag verlierst. Ich habe das Wichtigste in meinem Leben verloren. Alles. Allerwichtigste. Meine Mutter war am 29. noch bei mir mittags und wir haben noch Fotos geguckt und haben gelacht und ich habe gedacht, mein Gott, ihr geht's ja richtig gut heute. Und abends um 8 habe ich mich dann eigentlich mit Dirk so weit wieder gefasst, dass ich gesagt habe, gut, ich gehe zur Beerdigung und kann mich verabschieden. Er ist tot und er kommt nicht wieder. Und dann habe ich noch mit meiner Freundin telefoniert und dann haben wir noch gesagt, ja, wir treffen uns morgen und bla. Hat denn deine Mutter den Freitod deines Freundes noch mitbekommen? Nein, ich habe ihr das erzählt. Du hast ihr das erzählt. Du hast ihr auch erzählt, wie er es gemacht hat. Ja, ja. Mhm. Ja, und dann habe ich mich, wie gesagt, um 8 so weit gefangen und um 9:30 habe ich auf einmal einen ganz fürchterlichen Geruch in der Nase gehabt und ich habe das Gefühl gehabt, mir reißt einer das Herz aus dem Leib. Es war, oh nee, die Hölle, ich kriege eine Gänsehaut ohne Ende. Ich habe auf der Couch gesessen und geschrien, ich wusste nicht, wo vorne und hinten ist. Und ja, am nächsten Morgen um 5:30 schellte es dann Sturm bei mir und das war dann die Freundin von meinem Bruder. Und dann sind wir halt nach Gescher gefahren, da wo meine Eltern gewohnt haben oder wohnen. Und ja, da hat Papa mir halt gesagt, dass Mama tot ist. Kann man das überhaupt verkraften? Mm-mm. In dem ersten Moment wird man da nicht... Ich hab's nie geglaubt. Ja, ich wollte sagen, wahrscheinlich glaubt man das gar nicht. Nee, mein Papa hat mir das also zweimal gesagt und ich habe gesagt, ja super, und hat dir einen Abschiedsbrief hinterlassen. Und dann hat er mich geschüttelt und hat gesagt, Bianca, Mama ist tot. Und dann bin ich irgendwie schreiend und unterm Küchentisch wieder wach geworden. Und ja. Bist du dann auf beide Beerdigungen auch gegangen? Nee, Dirk wurde, die wurden beide am 5. Januar beerdigt. Mama um 1 und Dirk um 2:30. Du bist zu deiner Mama gegangen? Ja, natürlich. Mhm. Und bin dann am Grab, also ich von der Beerdigung weiß ich nichts mehr. Ich bin dann zusammengebrochen und habe nur geschrien und... Am 17. Januar bin ich dann für 5 Wochen in eine psychiatrische Klinik gegangen. Nimmst du es einem von beiden? Beiden. Ich hasse beide dafür. Mhm. Meine Mutter hasse ich wie die Pest. Das sagst du so? Ja, ich hasse sie. Dafür hasse ich sie. Das werde ich ihr mein Lebtag nicht verzeihen. Ich habe sie so lieb gehabt. Wir haben 4-5 Mal am Tag telefoniert und... Dass sie dir das angetan hat? Und ich war immer für sie da und dann... Mhm. Macht die mir mein Leben kaputt. Das heißt, die Wut ist viel stärker als die Trauer? Mhm. Ich weiß es nicht. Ich habe auch vor einer Woche selbst schon den Gedanken gehabt, mich umzubringen, weil ich einfach nicht mehr kämpfen will. Mhm. Ich habe die Kraft nicht mehr. Jeden Tag, jeden Abend habe ich dieses kalte Gefühl im Körper. Ich habe es ja noch angefasst. Und jeden Abend habe ich dieses kalte Gefühl im Körper und hab Angst, dass ich wieder diese Angst kriege, die ich hatte. Ich habe absolute Verlustängste. Seitdem, wenn meine Freundin irgendwie schlechte Laune hat, habe ich das Gefühl, ich bin schuld und habe wieder irgendwas falsch gemacht. Lebst du alleine? Ja. Hm. Und du hast einen Freund? Nein, ich habe gar nichts. Wie ist das Verhältnis zu deinem Vater? Sehr gut, aber ich kann ihn ja auch nicht mit meinen Problemen belasten. Mhm. Weil er hat Mama gefunden. Mhm. Hast du Geschwister, ne? Ja, mein Bruder. Wie ist das Verhältnis zwischen dir und ihm? Es war sehr angespannt nach dem Tod und ist jetzt eigentlich wieder besser geworden. Mhm. Angespannt, warum? Ja, weil wir haben erst hier zusammen gewohnt und dann sind vor allen Dingen Sachen halt schief gelaufen. Mhm. Bist du denn, Bianca, im Moment noch irgendwie in Betreuung? Steht ja, ich bin in psychotherapeutischer Behandlung. Einmal in der Woche, oder wie? Einmal in der Woche. Das reicht aber nicht, was? Nee, das reicht nicht, mhm. weil jeden Abend gucke ich mir meine Schlaftabletten an und denke, ich will nicht sterben. Mhm. Ich will nur tot sein, damit ich nicht mehr kämpfen muss. Mhm. Dieses Gefühl, morgens aufzustehen, Mama Dirk. Abends ins Bett zu gehen, Mama Dirk. Mhm. Du denkst permanent daran? Permanent. Mhm. Ich versuche Montag wieder arbeiten zu gehen. Was machst du vom Beruf? Zahnarzthelfer. Ja, ja. Vielleicht aber die glauben mir da auch nicht. Wie, die glauben dir nicht? Ja, ich bin nicht depressiv. Wie, was glauben die dir nicht? Die denken, du bist depressiv oder was? Nein, ich bin nicht depressiv. Ja, ich soll mich nicht so anstellen. Andere Leute verlieren auch ihre Mutter. Wer sagt das denn? Ja, Kollegen. Das haben Kollegen dir ins Gesicht gesagt? Nee, meiner Freundin. Ach, da gibt man mal gar nichts drauf, Bianca. Nee, mache ich auch. Nein, das ist wirklich, ich glaube, dass die meisten Menschen mit großem Mitleid und Mitgefühl dir gegenüberstehen. Wer redet denn so ein Scheiß? Das will ich gar nicht hören. Das darf man gar nicht ernst nehmen, sowas. Nee, weil die wissen auch gar nicht, wie es mir geht. Die haben diese Angst. Nicht. Weißt du, was ich schon gut und richtig finde, ist, dass du, wenn du einigermaßen die Kraft dafür hast, wieder arbeiten gehst. Weil es ist ein Schritt zurück. Ja, aber es ist ein Schritt zurück in die Normalität und in dein Leben. Als wenn du. Mein Leben. Ich hab doch gar kein Leben mehr. Doch, du hast auch ein Leben noch. Bianca, du hast eins. Und wo? Im Moment ist das ungeheuer belastet. Und im Moment erscheint es dir wahrscheinlich, dass du aus dieser finsteren Zeit gar nicht mehr herauskommst. Aber beide, die gegangen sind, wenn sie auch gegangen sind und dir so viel Schmerzen zugefügt haben, beide würden nicht wollen, dass du dir das Leben nimmst. Ja, dann hätten sie es ja auch nicht tun sollen. Ja, aber vielleicht waren sie zu schwach. Ja, super. Meine Mutter war immer ach so stark und sie schafft ja alles. Ja, aber das und hat mich nachts angerufen mit ihren Problemen vollgesülzt. Und ich habe immer gesagt, Mama, geh in Therapie. Ich weiß nicht, wie ich dir sonst helfen soll. Mhm. Und dann hat sie es noch nicht mehr für nötig gehalten, einen Abschiedsbrief zu hinterlassen. Mhm. Sie hat es noch geschafft, das Schlafzimmer aufzuräumen und Fenster zuzumachen, Heizung aufzudrehen und eine Kerze anzuzünden. Mhm. Aber nicht mal einen Zettel dahin zu legen, wo drauf steht und tschüss oder weiß der Henker. Mhm. Weißt du, was ich sehr, sehr gut finde, dass du das auch so klar sagst, dass du so einen Zorn auf die Mutter hast. Auch berechtigt, ich verstehe das auch. Das ist auch berechtigt. Das ist sehr berechtigt, dass diese Frau dich hat so, dass sie dir so wehgetan hat. Andererseits war sie natürlich auch wahrscheinlich in einer ungeheuren Notlage und gefangen in sich selbst. Und sie ist als Kind sexuell missbraucht worden, hallo Opa, ne? Und ja, und dann haben die ein Haus gebaut und was macht meine doofe, bescheuerte Mutter, holt sich meine Großeltern ins Haus. Mhm. Mhm. Und mein Opa, der sagt, das war halt damals so, als ich ihn darauf angesprochen habe. Mhm. Und mein Opa hat sich seitdem nicht einmal mehr bei mir gemeldet. Mhm. Ich habe nicht nur keine Mama mehr, ich habe nicht nur keinen besten Freund mehr, ich habe noch nicht mal mehr meine Großeltern. Mhm. Ich habe doch nichts mehr, ich habe nur noch meine Freundin. Aber du hast dein Leben noch, Bianca. Mein Leben, ja, mein Leben. Mein Leben war auf Mama aufgebaut. Mein Leben, weil Mama mir nie die Möglichkeit gegeben hat, mich abzunabeln. Mhm. Ich habe mein Leben auf Mama aufgebaut. Mhm. Und dann bringt sie sich um und reißt mir meine ganzen Teile um. Ja, aber sie hat ja dennoch nicht das Leben gänzlich entrissen, Bianca. Wenn das jetzt auch die absolute Schocksituation für dich ist. Ja, aber sie soll mich doch wenigstens jetzt in Ruhe lassen. Das wird aber noch eine ganze Weile dauern. Ich kann nicht mehr. Und diese Zeit wird aber hundertprozentig, Bianca, zu Ende gehen. Und die wirst du hundertprozentig auch überstehen. Und es gibt für dich danach auch eine Chance für ein gutes, neues Leben. Du darfst dich jetzt nicht in dem Sinne hängen lassen, dass du solche Gedanken zu sehr an dich heranlässt, dich auch selbst töten zu wollen. Hör mal, Bianca, unsere Sendung geht jetzt zu Ende. Ja. Ich möchte aber, dass du bitte, bitte, bitte mit meinem Psychologen, mit dem Peter, jetzt gleich noch weiterredest. Ja. Auch ohne Zeitdruck und so. Du musst nur mal kurz auflegen und dann ruft der Peter dich nochmal gleich an. Okay. Ja, so machen wir das. Danke. Von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute in der Technik Hans-Jürgen Wilde. Unser Thema morgen heißt: Aus Freundschaft wurde Feindschaft. Ich wünsche eine gute Nacht. Morgen sind wir im Radio und im Fernsehen wieder. 1 Uhr Radio 1 Live und wieder Fernsehen. Bis morgen. Ciao.